wir denken, es ist eine Lösung, sich andere Welten zu flüchten. In Welt der Spiele und Fantasie. Das mag für eine Weile ja auch gut gehen. Denn immerhin ist es doch am wichtigsten, dass es dann gut geht. Doch leider, leider hat das seinen Trugschluss. Denn wenn man nur noch in den Spielen lebt, dann merkt man, dass einem etwas fehlt. Denn nix kann die Realität ersetzen, besonders die vielen Menschen in ihr. Und die Anforderungen der Realität sind auch um vieles lukrativer. Verstehen Sie mich, nein, ist auch egal. Denn dieses Lied wird sowieso bestimmt gelöscht, denn es ist viel zu moralisch für diese